Es tut mir leid, dass ich nachts nicht mehr bei dir bin. Du musst verstehen, Baby, das hier ist ein großes Ding. Ich muss jetzt Cash machen, ein paar Vers machen. Verzeih mir, mein Schatz, du musst es mir nicht schwer machen. Ich mach das alles für dich, sag mir, glaubst du auch an mich? Manchmal frag ich mich, kommst du damit klar? Du musst es einsehen, Babe, schreibe viele Texte, doch du bist mein Star. Ohne dich komm ich nicht mehr klar. Viele Schlampen interessieren sich für mich, doch du musst es einsehen, ich liebe nur dich. Und ich hab für dich ein Track gemacht. Er soll bei dir sein, ja, in jeder Nacht. Damit du weißt, was ich an dir hab, damit du weißt, was ich für uns schaff. Ich will doch nur, Babe, ja, dass du dir keine Sorgen machst. Ja, dass du dir keine Sorgen machst. Babe, yeah. Und ich frage mich, hab ich dich auch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal. Diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Dream. Und ich frage mich, hab ich dich auch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal, diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Ziel. Du gibst mir Kraft, damit es für mich weitergeht. Und diesen Weg, den ich gehe, ist ein weiter Weg. Es gibt keinen, der an meiner Seite steht. Und du sagst öfters, dass ich anders bin, manchmal anders kling. Und du weißt, dass ich nicht wie all die Typen bin. Royal Baby und die Scheiße stimmt. In der Nacht komm ich spät nach Haus. Und du schläfst, Baby, doch du siehst so traurig aus. Und dein Traum ist aus. Doch Baby, ja, ich glaub an uns. Ziehen das Ding durch und Punkt. Und ich frage mich, hab ich dich auch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal. Diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Dream. Und ich frage mich, hab ich dich auch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal. Diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Ziel. Wenn ich mal nicht da bin, denk nicht, dass ich fremd gehe. Du bist meine Frau, die mir heute genauso fehlt. Es ist ja nicht so, dass ich irgendeine Scheiße baue. Nein, ich häng nächtelang im Studio und nehme auf. Ey, Kleine, warum guckst du, mein Schatz, so traurig? Ich weiß, dir fehlt es, die Zeit für uns, das glaub ich. Doch ich will mit dem Rap-Ding auch was erreichen. Es reicht nicht nur rappen oder die Scheiß vergleichen. Hey, Schatz, meine Träne streift den Boden. Sie fällt auf den Boden nur für dich. Diese rote Rose, Kerzen brennt, Schatz. Und die Liebe ist einsam, verzweifelt. Der Stich im Herzen erscheitert. Und ich sage dir, du bist meine Nummer 1. Im Leben meine Nummer 1, forever vereint. Die Liebe ist hart, doch ich möchte nicht fliehen. Ich frage mich, hab ich dich nur verdient? Und ich frage mich, hab ich dich auch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal. Diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Dream. Und ich frage mich, hab ich dich doch verdient? Jede Nacht, Alter, du bist ein Dream. Ein Dream. Es sind keine Faxen, für dich mach ich diesen Deal. Diesen Deal. Baby, Alter, du bist mein Ziel.